Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Tony McPhee's Groundhogs. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Hallo da. Listen to the last one from your son. Spurverfahren wurde diese eigenwillige Form von Bluesrock produziert im Heimstudio von Tony McPhee in Haverhill, Suffolk. 1974 war das. Das Stück heißt Joker's Grave und ist die Abschlussnummer vom 7. Album der Groundhogs, Solid heißt es. Die komplette LP wurde damals in McPhees Heimstudio produziert, aber nur ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung beendete McPhee dieses Kapitel der Bandgeschichte und löste die Band vorübergehend auf. Musikalische Einfallslosigkeit kann nicht der Grund gewesen sein. Das letzte Studioalbum vor dem Split war nämlich noch einmal eine Sammlung von eigenständigen Kompositionen mit den typischen Groundhogs-Ecken und Kanten eben. Solid heißt die Platte und mehr davon später. Yelping hounds packed to form a goggle's head of gyrating tails, ready to turn a stag's heart to stone at a single glance. Each dog has a pedigree that would fill a ream of paper, as have their masters boasting generations of good breeding, family trees with branches laden with the names of past landed gentry, their greatest contribution to the land being when they fell in their autumn years, providing the earth with the same humus as their mongrel serfs. But these that are currently at the apex, clad in red to match their ruddy complexions, which only the liver would disclose, whether from action of the wind or reaction to the wine, these who satisfy their bloodlust on creatures who only recognize such drive in quest for food, epitomize all that is base in man. That they are an anachronism is of no doubt, a desperate clinging to feudal systems when their families oppressed whole communities. Today they have to be content, mortally oppressing a single creature, like well-fed cats clawing at a mouse, until their instinct, not their hunger, is satisfied, then leaving it to decompose, a symbol of the confused mind that is so lethal. sawn to pieces by your hands. Someday the nightmares you inflict will be in your dreams. I hope I'm around to see you suffer just to satisfy my need. Produzierte Tony McPhee ein Soloalbum mit dem Titel The Two Sides of Tony T.S. McPhee. Seite 1 der LP bestand aus Solo-Blues-Nummern, entweder zur akustischen oder E-Gitarre gesungen und geknurrt. Auf Seite 2 der LP ist ein 19-minütiges, mehrteiliges Werk, das aus einer ganz anderen Ecke von Tony McPhees Fantasie zu kommen scheint. Mellotron und Synthesizer hatte McPhee schon auf einigen Groundhogs-Platten davor gespielt, aber sie dominierten noch nicht so wie bei diesem Epos. 1973 waren Synthesizer längst nichts Neues mehr. Sie blubberten seit Jahren schon auf Popproduktionen, mal pseudoklassisch bombastisch, mal psychedelisch. Und Pete Townsend hatte 1971 Terry Riley-ähnliche Minimalmuster als Grundlage von Hardrock-Songs entdeckt. In Tony McPhees parallelem Blues-Universum kamen ungeschönte Rhythmusmaschinen dazu. Und wenn dann noch manchmal eine durchgehende Bassdrum hinzukommt, erinnert das Ganze an Techno-Strukturen 20 Jahre später. The Hunt heißt das Stück, zu Deutsch die Jagd. Worum es dabei genau geht, kann ich leider noch nicht sagen. Die Texte sind bei der CD-Wiederveröffentlichung nicht abgedruckt und ich bekomme bis jetzt nur einzelne Satzfetzen von dem mit, was Tony McPhee sagt und singt. Die Nummer gerade scheint aber wie viele McPhee-Songs Zivilisationskritik zu transportieren. Nur 10 Jahre zuvor hatte die Geschichte von Tony McPhees Groundhogs begonnen, 1962 oder 63. Tony McPhee benannte die Band nach einem Song aus dem Repertoire seines Lieblingsbluesmanns. Groundhogs Blues heißt der Song und John Lee Hooker ist Tony McPhees Main Man. 1965 waren die Groundhogs zusammen mit ihrem Helden im Studio. Watching the ships go by, I could see everyone's baby, but I couldn't see mine. I cover the waterfront. I could see they meet and they love one, shaking hands. I still cover the waterfront. A little girl walked over to me, said, "Oh, Johnny, you've been sitting here so patiently, so long, covering this waterfront." I looked around and to her face I said, "I'll be here. Tell my baby come down." Well, and after a while, all the ships left the landing. And the little ones went on their way. Destination. I still sit down, covering the waterfront. And after a while, I look down the ocean. As far as I could see, I saw a ship in the fog heading this way. It must be my baby coming home to me. And after a while, the ship reached the land. Johnny, we had trouble in the fall, and that's why my ship is slowly coming home to you. But I still cover the waterfront, waiting for you. John Lee Hooker zusammen mit den britischen Groundhogs, anno 1965, I Cover the Waterfront heißt der Song, zu finden auf einer CD, die vor 7 Jahren bei Indigo Records in England erschienen ist. Hooker and the Hogs heißt die CD einfach. Die erste Inkarnation der Groundhogs löste sich 1966 auf, also ein Jahr nach den Aufnahmen mit Hooker. Tony McPhee lehnte tatsächlich ein Angebot ab, Nachfolger von Eric Claptons bei John Mayles Bluesbreakers zu werden. Stattdessen arbeitete er in verschiedenen Bands. Mal beteiligte er sich an der Psychedelia von Herbal Mixture, mal spielte er in einer Band namens The Truth. Bei John Dummers Bluesband gab er ein Gastspiel, und als dann aber der zweite britische Bluesboom richtig spürbar wurde, gründete er eine Neuauflage der Groundhogs. 1968 war das. Besonders die 5 LPs, die Groundhogs dann zwischen 1970 und 1974 aufnahmen, sind bis heute spannender Hörstoff geblieben. Tony McPhees Songstrukturen sind selten vorausberechenbar, brauchen manchmal öfteres Hören, bis sich ihr Reiz erschließt. Ein Unterfangen, das sich aber auf alle Fälle lohnt. Ausgiebig Zeit deshalb jetzt dafür, The Groundhogs anno 1974 mit Musik von ihrem Album Solid. Der erste Song heißt Sad Go Round und wurde damals als Single ausgekoppelt. Es geht um eine Art Fahrt auf einem Karussell. Eine Freudenfahrt ist das allerdings nicht. Time of the summertime, angels know this life can be beautiful. Das waren zwei Tracks vom 74er Groundhogs Album Solid. In dem letzten Song, Corn Cup heißt er, geht es um einen Obdachlosen, der erklärt, warum er das ungebundene Leben trotz der Härte vorzieht. Ich liege im Rinnstein, trinke aus dem Abfluss, fragt mich, warum ich dieses Leben führe, und ich werde es versuchen zu erklären. Ich habe keine Angst vor Arbeit oder vor einem Job. Ich fühle mich bloß wie ein Maiskorn, das nicht zum Maiskolben gehört. Wenn ich Teil davon wäre, würde mich irgendeine Krähe abreißen, mein Leben aussaugen und meine Hülle auf der Straße zurücklassen. Und dann würde mich der Wind irgendwo hinwehen. Und so kann ich wenigstens selber entscheiden, wohin ich gehe. Hier ist noch eine Nummer von dem Album Solid von den Groundhogs. Light My Light heißt die Nummer. Down. Musik von Tony McPhee's Groundhogs geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Den Luxus, so wie gerade mehrere Gitarrenschichten übereinander zu legen, gab es live für die Groundhogs nicht. Das Trio konnte aber auch live überzeugen. The Groundhogs 1971 mit Mistreated und danach eine lange Version von Earth Shanty, mitgeschnitten am 7.12.1972 von der BBC.

Knapp zwei Stunden mit Musik von Tony McPhee's Groundhogs gehen so langsam zu Ende. Earth Shanty heißt die letzte Nummer, die zu hören war. Tony McPhee bediente höchstpersönlich das Mellotron und den Synthesizer. Die BBC-Live-Aufnahme erschien 1998 auf der CD Groundhogs on Air mit Material aus den Jahren 1970 bis 1972. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde es ruhiger um die Groundhogs. McPhee löste die Band erneut auf, es folgten diverse Aktivitäten, zum Beispiel mit der Band Terraplane, aber Mitte der 80er Jahre gab es eine Neuauflage der Groundhogs. Tony McPhee und Kollegen gingen wieder auf Knochentour durch die Clubs. Platten mit neuem Material wurden längst nicht mehr so erfolgreich und irgendwann entdeckte Tony McPhee, dass ein akustisches Soloprogramm finanziell mehr einbrachte als Clubgigs mit der Band. Trotzdem konnte er die lautere Variante auch nicht lassen. 1991 erlitt Tony McPhee einen Schlaganfall, aber nicht mal das konnte seinen Willen, Blues und Verwandtes zu spielen, brechen. Heute ist Tony McPhee 59 Jahre alt, er ist noch immer aktiv, als Solist oder mit einer neuen Inkarnation der Groundhogs. Im März diesen Jahres trat er hierzulande etwa bei einem Bluesfestival in Norddeutschland auf. Das Repertoire besteht nach wie vor aus Groundhogs-Klassikern der frühen 70er Jahre und Blues-Traditionals. Musik ist der Gedankennahrung, heißt der letzte Tony McPhee-Song dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Music is the food of thought. Ein Song von der 72er LP Who Will Save the World? The Mighty Groundhogs. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank auch an Leo Gehl für zwei Groundhogs-CDs, die er mir für diese Soundcheck-Folge geliehen hat. Hier sind also noch einmal die Groundhogs. Music is the food of thought. And live, we must give back or lose it. It can take floods of plastic mud. The choice is there, so choose it. Seems unfair when the power is there, its possessors just misuse it. To save the race, we need to trace the source of power and fuse it. Communicate, if it's not too late, with those who won't abuse it. Enlightened minds all seem to find the vehicle is music. life and live. We must give back or lose it.